Radau um Kasperl. Hörspiel von Walter Benjamin. Das ist aber mal ein nebliger Morgen. Ah, aua. Die Ohren kann das einem zerreißen bei diesem Getute. Ah, haben wir da kein leichtes Leben. Die Schiff bei so einem Nebel. Aber das meine Frau, die Pussy. Gerade heute mich hat auf den Markt schicken müssen. Einen Flunder will sie haben. Einen Flunder. 8 Zentimeter lang. Und dass ich's nur nicht vergesse. Und fetter soll er sein. Fetter. 8 Zentimeter. Obi. Oh mein. Mein Zentimetermaß habe ich daheim vergessen. Ja. Wäre ich jetzt nur erst auf dem Markt. Der Markt. Wo ist denn der überhaupt? Ah, autsch! Da wäre jetzt beinahe einmarschiert in das Wasser. Doch bei dem Newe. Ah, nix kann man sehen bei dem Newe. Wenn man aber nichts sehen kann, woher sehe ich dann den Newe? Mir scheint, auch den Newe kann man vor lauter Newe nicht sehen. Na, was jetzt? Sehe ich den Newe jetzt oder sehe ich ihn nicht? Wenn ich ihn nicht sehe, dann müsste ich doch anderes sehen. Also, wenn ich ihn sehe, dann sehe ich eben. Dann kann's nicht neblig sein. Au! Zum Donnerwetter nochmal! Können Sie denn nicht die Augen aufmachen? Müssen Sie denn die Leute umrennen? Wie kann ich denn Leute umrennen? Ich kann sie doch gar nicht finden bei dem Nebel. Das möchte Ihnen so passen, mich vor den Bauch stoßen und dann noch grob werden. Warum kaffen Sie sich nicht ein Nebelhorn? Wie die anderen Herren auch? Bei Ihnen ist's wohl nicht richtig. Jetzt sperren's doch die Ohren auf. Hören's nicht, wie der Herr da getutet hat. Bei dem kann sowas nicht passieren. Sie sind ja nicht recht gescheit. Das war doch ein Dampfer. Wissen's was? Von mir aus könnten Sie auch im Wasser liegen, Herr Nachbar. Wer sind Sie denn überhaupt? Sie impertinenter Geselle. Bitte schön. Wem habe ich die Ehre, mich vorzustellen? Maulschmidt. Wer sind Sie? Maulschmidt. Es nimmt mich aber Wunder, Herr Nachbar. Seit wann werden denn Mäuler geschmiedet? Ich dachte, die werden höchstens gestopft. Sie, Rüpel, Sie, ich bin nicht Maulschmidt, ich heiße so. Ja, Herr Nachbar. Ich hab Sie doch halt gefragt, wer Sie sind. Was Sie sind, meinen Sie? Was Sie sind, meinen Sie? Wer Sie sind, mein... Wissen Sie was? Rutschen Sie mir den Buckel, Obi. Unterstehen Sie sich nicht. Ich bin nämlich eine Respektsperson. Ja, für eine Speckperson sind Sie ziemlich mager. Ich gedenke nicht, meine Zeit länger mit Ihnen zu verlieren. Marsch, Ihren Namen her und dann ab auf die Wache. Also, sage mir, Freundchen, wo stammst du her? Ich stamme aus meinem Vaterland. So, und wie schreibt sich denn der Herr des Landes? Der schreibt sich mit Tinte auf Papier. Nein, meine Geduld ist um. Wollen Sie mir Ihren Namen jetzt sagen oder nicht? Wenn's jetzt nicht so neblig wäre, wüsstet ihr ihn schon längst, Herr Nachbar. Was soll das heißen? Tragen Sie Ihren Namen vorn aufgemalt? Nein, das nicht, aber ich habe einen bunten Rock. So sind Sie also Soldat? Das gerade nicht. Aber wissen Sie was, Herr Nachbar? Ich werde Ihnen meinen Namen zu raten geben. Wie soll ich denn Ihren Namen raten? Das sind ja Possen. Warten's, Herr Nachbar, warten's. Also, mit Nachnamen, da schreibe ich mich Schwerl. Und mein Vorname, der fängt sich mit einem K an. Ihr Vorname kann mir gestohlen werden. Also, jetzt Marsch auf die Wache, Herr Sperl. Oh, dann führen Sie Ihren Herrn Sperl doch ab. Der bin ich aber nicht. Zum Teufel, Sie haben es mir noch eben gesagt. Meinen Vornamen. Den brauchen Sie eben doch. Da soll der Teufel draus klug werden. Sperrig. Kaspisches und das ein Un. Also Kasp. Kasperl. Oh, jetzt hau das. Kasperl! Ja, sehr gut. Ja, ich wär's nämlich. Der Kasperl. Aber so ein Glück, Kasperl. Das ist ja ein Freudentag. So lange habe ich dich schon gesucht. Gesucht haben Sie mich, Herr Nachbar. Aber warum denn? Kasperl, ich muss dir ein freudiges Geheimnis offenbaren. Ich bin nämlich der Sprecher des Rundfunks. Hä? Was? Und seit langem ist es eine meiner höchsten Obliegenheiten, dich, Kasperl, den erfahrenen, berühmten Freund der Kinder, vor das Mikrofon zu bringen. Na, das gibt's fein nicht. Wie, Kasperl? Höre ich recht? Die hohe feierliche Ehre, im Rundfunk zu sprechen, wolltest du ausschlagen? Genau. Aber warum denn? Also, wissen Sie, Herr Nachbar, wenn's das wissen wollen, das könnte ich Ihnen dann schon sagen. So sprich, oh Kasperl. Ja, ich hab Sie doch recht verstanden, Herr Nachbar, dass Sie vom Rundfunk sind. Gewiss doch. Na, also wissen Sie, also wenn dort die Funken dann da so rund rumspringen und ich möchte einen fangen, und dann brenne ich doch gleich lichterloh. Ja, Kasperl, du weißt ja nicht, was der Rundfunk ist. Folge mir auf dem Fuße und ich zweifle nicht. Bald wirst du anderen Sinnes werden. Meines. Ja, nein. Oder? Ich werde es mir heute unterwegs überlegen. Tri-tra-tra-la-la, hurra, der Kasperl ist da. Sehen Sie, Herr Nachbar, das eiserne Gitter da? In dem, dass wir da jetzt entlang spazieren, will ich's mir an den Stäben abzählen. Also, brechen werde ich? Nicht sprechen werde ich. Sprechen. Nicht sprechen. Sprechen. Nicht sprechen, sprechen. Nicht sprechen, sprechen. Nicht sprechen. Sprechen. Blick um dich, Kasperl. Angelangt wären wir. Was? Was denn? Dieser kreislige, garstige Kasten da? Das Rundfunkpalais. Ja, aber das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 7, 41, 97, 92. Das sind viel mehr Fenster, als was ich überhaupt jemals zählen könnte. Da. Ja, verstehe, da werden die dann eingesperrt, die wo Rundfunk hören müssen, ja. Folge mir, Kasperl, und ich will dir alles erklären. Ganz Angst und Bang wird mir vor lauter Stille. Hier darf man nicht sprechen. Aber vorhin haben Sie doch gesagt, ich soll hierher kommen zum Sprechen. Hier herein, Kasperl. Also hier ist jetzt lustig. Was haben denn die da für kleine Käfige? Halten die da Mäuse drin? Das sind doch die Mikrofone. Kasperl, in so ein Mikrofon sollst du jetzt gleich hereinsprechen. Und was passiert dann? Dann hört man dich auf der ganzen Welt. Auf der auch in Putzingen? Da wohnt nämlich der Seppel und dem wollte ich schon lang meine Meinung sagen. Natürlich, gleich werden wir einschalten. Wenn ich es mir jetzt so recht überlege, möchte ich erst einmal zuhören. Gewiss, Kasperl, mit Vergnügen. Dresden, Rosenbrünn, Mailand, Brüssel, Kassel, Linz, London, Wien, Riga, Breslau. Was du nur willst, dreh nur hier an der Scheibe, dann hörst du's. Links herein, bitteschön, links herein. Um Gottes Willen, Kasperl, nicht so! Und noch ein Watschen. Und noch ein Watschen. So, das macht drei Watschen. Das ist ein Krachen, da komme ich nicht dagegen an. Herr Mittmann, schalten Sie ein, Kasperl spricht. Also das hört jetzt auch der Seppel in Putzingen, ja? Ich denke schon. Alles fertig, Herr Mittmann? Jawohl, Ruhe, es spricht jetzt Kasperl. Wenn's nur nicht gar so weit wäre nach Putzingen. Da möchte ich mir noch die Kehle anfeuchten, dass der Seppel mich auch gut versteht. Wenn's weiter nichts ist, dann hole ich dir gleich aus der Kantine ein helles. Oh, das wäre jetzt ja wirklich also sehr fein von Ihnen. Du miserabliges Mistviech, du! Du elende Kreatur! Hörst mich auf, behörst! Hörst du, Miesseppel! Wer hat dir das denn angeschafft? Dass du den Flurschütz hast rufen müssen. Gerade wie... Hier Fernamt. Dort Überwachungsaufruf. Ich verbinde. Polizeipräsidium Putzingen. Dort Rundfunk. Ich verbinde. Das ist Rundfunkstörung. Grobe Rundfunkstörung. Um Himmels Willen ausschalten. Unterbrechen. Ach, der Malefizkerl, der Kasperl, der Halunke. Ein Hundeleben. Kaum hat man den Rücken gekehrt. Herr Mittmann? Herr Gericke? Frau Gericke! Haltet ihn! Haltet ihn, tot oder lebendig! Ich muss ihn haben, den Kasperl! Herr Mittmann, da vorn! Frau Gericke, um die Ecke! Oh, aber wir kriegen ihn noch. Das wäre ja gelacht! Da kann man schon außer Atem kommen. Ja, Gott sei Dank. Ein ruhiges, abgelegenes Platzerl. Hier kann ich verschnaufen. Verschnaufen. Sich versch... Oh, das ist gut gesagt, Kasperl. Eigentlich wäre es ja jetzt höchste Eisenbahn, dass ich nach Hause komme. Ein wahres Wunder, dass ich diesen Fisch immer noch bei mir trage. Und die Puschi, die wird schon Hunger haben. Na, jetzt also wirklich höchste Eisenbahn. Oh, Eisenbahn? Eisenbahn? Ja, was ich da sage, da scheint sie ja gerade zu sein. Das ist doch der Bahnhof. Ja, Teufel. Oh, 2:30. Der Zug nach Tumpenbühl, der muss bald abgehen. Ja, da wollen wir doch mal gucken, wer heute alles nach Tumpenbühl reist. Ja, aber was ist das jetzt für ein Trappel? Was sehe ich? Das ist ja ein ganzer Haufen. Und da vorne ein... Ah, oh, das ist einer, der kommt mir bekannt vor. Wenn das nur am Ende der Herr Maulschmied nicht ist. Hallo, da ist er. Da läuft er. Oh, das könnte ihm so passen. Nach München und dann auf und davon. Aber diesmal kriegen wir ihn. Herr Mittmann, den wollen wir mal hopp nehmen. Ha, jetzt heißt die Beine in die Hand genommen, Frau Gericke. Mir scheint, jetzt wird's brenzlig. Wenn ich mich doch auf diesem depperten Bahnhof irgendwie auskennen da, dann könnte ich irgendwo unterschlupfen. Ja, ich versuch's mal. Mit der Gepäckabgabe. Und einer muss unter dem Gepäck nachsehen, ob er sich da nicht verkrochen hat. Ah, au, Witzwick. Ja, mit dem Gepäck, das war jetzt gar nichts, das war nichts. Und Sie, Herr Gericke? Frau! Wie wär's mit dem Wartesaal? Frau Gericke in den Wartesaal. Und dass Sie mir ja unter allen Tischen nachsehen. Ah, gut, also Wartesaal auch nicht geheuer. Das Beste wäre ich. Ich stell mich hinter den Pfeiler. Und Sie, Frau Mittmann, was? Ja, Herr Mittmann, dass Sie mir ja hinter allen Pfeilern nachsehen. Jetzt aber, jetzt pfeife ich wirklich aus dem letzten Loch. Mir scheint, hier gibt's für mich nichts zum Pfeifen. Wie wär's, wenn wir es mit einem Klopfen versuchten? Vielleicht kann diese Glastür mir helfen. Keine Antwort. Aha. Nett sind die Leute in so einem Bahnhof, sperren die Türen gar nicht erst zu. Aha. Ui, was liegt denn da auf dem Tisch? eine hübsche rote Mütze mit Schirm. So eine hat doch der Xaver, der wo in Hutzelsheim Stationsvorstand ist. Kasperl, die Mütze. Die steht dir nicht übel. Minikorb, Minikorb, wo ist Minikorb, Minikell? Fort ist Kasperl. Verschwunden. Aber nur mal Mann, Frau Gericke, diesmal soll er uns nicht entwischen. Bis ich mit Aufwachsignal gar muss. Alles einsteigen! Haben Sie den Kasper gefunden, Herr... Frau! Was? Frau Gericke! Gerade will ich gehen im Speisewagen nachschauen. Wenn er da nicht ist, müssen wir schnell wieder aussteigen. Zaun abfahren, bitte! So, die Luft wäre rein. Wollen wir mal sehen, dass wir uns ein bisschen erholen. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang, Herr Kasperl? Ganz einverstanden. Und das ist nett. Ich wusste ja immer, bin ich mit mir selbst einverstanden. Ha, so jemand findet man nicht alle Tage, der immer mit allem einverstanden ist. Da will ich die Gelegenheit wahrnehmen und mich noch ein bisschen mit mir selbst unterhalten. Schönes Wetter, Kasperl, nicht wahr? Schönes Wetter. Ja, hätte ich gar nicht gedacht nach so einem nebligen Morgen, oder du? Oder wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass heute noch so schön wird. Siehst du, das habe ich mir gleich gedacht, dass du dir das nicht gedacht hast. Ich habe mir gleich gedacht, dass du das gleich denkst, dass ich das gar nicht gedacht hätte. Was? Willst du mich frotzeln oder was? Doch, was unterstehst du dich? Aber ich will dir nur eines sagen. Ich hab's schon lang satt, immer mit dir einer Meinung zu sein. Ja, so, und jetzt kriegst du Watschen. Was? Eins, zwei, drei. Au, Ohr. Aua. Jetzt hab ich mir die Watschen selber gegeben. Also, das ist nicht gut. Wenn man Streit mit sich selber hat, sei gescheit. Kasperl, hör lieber zu, was sie dort für eine Musik machen. Ich bin ein chinesischer Speisewirt. Ich komme aus China. Schon von klein auf habe ich nichts Rätsel gebraucht. Jetzt habe ich auf dem Jahrmarkt ein Weih- und Speisehaus aufgemacht. Weder Verlust noch Gewinn ist daheim wichtig, sondern einzig die Bequemlichkeit der Kunden. Alle Sorten von Speisen hat mich hier vorrätig. Hör zu, ich zähle sie euch auf. In Wasser gekochtes Gäckerle, in Öl backne Fleischkirchle, hart und knusprig, mit viel Zucker drauf gestreut. Geräucherter Schinken, Seegürkele, Schwalbennestle, große Stickle Hammelfleisch mit fünferlei schönem Gewitz. Herren Gäste, ob ihr Geld habt oder auch nicht, ihr könnt ruhig näher treten. Bloß ein Kleidungsstückli braucht ihr mir zum Pfandtalau. Dann kriege ich euch auch die Zeche auf. Herr Koch, bitte, da meine Mützen. Dafür möchte ich eine Portion großes chinesisches Hochzeitsessen. Ja, bitte. euer Kappe kann ich nicht nehmen. Mein lieber Herr, sättige Kappe, wie Sie Hund, treibt man weder zu Europa noch zu China. Und so viel ich auf der Welt schon rumgekommen bin, Kappe mit Schelle, habe ich noch nie näher gesehen. Deswegen doch keine Feindschaft, Herr Nachbar, für ein schönes chinesisches Essen. Da könnten Sie jetzt auch meine Jacken haben. Ja, aber gepflegte Sache nehmen wir nicht. Ja gut, dann kriegen Sie jetzt was Sie bestimmt nehmen. Oha, was wäre denn das, mein Herr? Eine Watschen. Au, Gott, hassa, hat das glaubt. Hat er so ein Grasdackel, habe ich noch nie gesehen. Hat dem gehört der Grasfall über die Ohren noch. Eine hübsche Sprache, dieses Chinesisch. Hallo, wo bist du? Kasperl! Komm raus! Wir wissen, dass du da bist! Herr Nachbar, bitteschön. Ich wollte mal fragen, was eine Fahrt kostet. Eine Fahrt kostet 5 Pfennige. Aha. Und da muss man dann danach auch wieder raus? Ja, natürlich. Dann muss man raus. Aber wenn ich mich in ein Schiff setze... Musst du auch raus. Aber auf einem Elefanten, da kann ich dann schon droben bleiben, oder? Da musst du dann halt vor zwei Fahrten bezahlen, ne? Aber dann mag ich doch noch lang nicht raus. Ja, also wie lange willst du denn fahren? Nee, ich dachte so, Stündel. Na, da musst du 9 Billets kaufen, ne? 9? Ja, was hat das denn dann kosten, Nachbar? Ne, 9 mal 5 würde das kosten, ne? Nein. Und woran fehlt's denn jetzt, ne? Ich würde es mir schon gern aufschreiben. Bitte schön, da ist Papier und ein Stift, da. Danke. Und wie tätig ist es am besten zuerst schreiben, Herr Nachbar? Ne, 5 mal 9 ist 45, ne? 45. Ah ja. Ja, das schreibe ich da mal auf. Da fange ich dann. Was fängt man an? Mit einem V? Ne, schreiben Sie doch ganz einfach in Ziffern 4 und 5, ne? Ah ja, die 4. Die 4. Die habe ich einmal gewusst, wie man die 4 schreibt. Das, pass mal auf, ich schreibe es dir vor, ne? Also, ein Strich von oben nach unten, ne? Noch ein Strich von links nach rechts. Und zum Schluss noch ein von oben nach unten. Macht 4. Ja. Hä? Macht 4. Macht 3. Was, wie? Ja, ein Strich und noch ein Strich und noch einer. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4. Macht 3. Macht 4! Nein, 3! Macht 4, 4, 4! Wenn ich dir doch sage, dass das eine 4 ist, du! Sag mal, hast du denn nichts in der Schule gelernt? Nein! Ich sag's dir! Das könnte ihnen so passen! Die Leute frotzeln! Erst haben sie gesagt, einen Strich und dann noch einen Strich und dann noch einen Strich, sagen sie zuletzt. Und bei mir macht das 3! Und das werden sie jetzt gleich sehen, wie das 3 macht! Bumm! Aua! Sag mal, du Depp, du Brotfahrer! Und noch eine Watschen! Aua! Sag, du bist doch nicht ganz dicht in der Birne! Und noch eine Watschen! Aua! Sag mal, der hat doch nicht alles. Das macht jetzt 3 Watschen! Dem hätten wir das Rechnen mal ausgetrieben. Aber das Karussell, das freut mich gar nicht mehr. Ich komme! Gott, Frau Gericke, ich komme! Ich komme, warten Sie! Diese Tür ist verschlossen! Herr Wittmann, so tun Sie doch was! Ach, das kann doch nicht so schwer sein! Herr Reinspazier, meine Damen und Herren, Jungs und Herren, Omas Europas, Herr Reinspazier und Warschau, verehrtes Publikum, was sagt Ihnen der Anblick an dieses meines Etablissement? Ein Palast, nicht? Ganz richtig. Die denkwürdigste Immobilie auf diesem großen heiligen Acker hier, nicht? Und voller Geheimnisse? Voller Wissen von alles und nix. Meine Damen und Herren, Jungs und Herren, Omas und Opas, das ist ja nun die wirklich einzige Pracht hier auf Gottes Feld. Sagen Sie selbst, das andere Gelump da vorn, daneben, da hinten, da gegenüber und da um die Ecke sind reine kleine Amorsbuden. Oder auf Hochdeutsch Shitbuden, gehören eigentlich in den Flehen versenkt, sagen Sie selbst. Und nun, meine Damen und Herren, Jungs und Herren, Omas und Opas, nu verehrtes Publikum, nu geht dat los. Trompete, Trommelwirbel und Tusch, hier in diesem Palast, in dieser Kronjuwelenimmobilie, in diesem Schmuckstück von gediegener Schönheit, in der ist ja nun die irdische Behausung, Heimat, Niederlassung, Wohn- und Bleibeturm von dem Geist Lipsus Lapsus. Lipsus Lapsus, der Magier von alles, der Spökenkicker von nix und Werranix, von Unsichtbarem und von Sichtbarem, von Träumen und Albträumen, von alles Wissens und Dummheit, von Zaubern, Schwindel und Denkens und überhaupt alles. Und nun, wohlgeborenes Publikum, von nah und da hinten auch. Und nu macht der Magier Lipsus Lapsus sich ein Vergnügen daraus und eine Ehre dazu. Und kein Jux nicht, nein, kein Jux für wahr, ihnen ihre Zukunft zu sagen. Was kömmt und geht, was angenehm auch und sonst noch was ist und wird und eins, das noch mehr. Jo, fragen Sie Lipsus Lapsus. Fragen Sie nun um seinen Rat. Er träumt Ihre Träume zu Ende und mehr. Lipsus Lapsus sagt Ihnen, wo Sie alles wiederfinden, was Sie verdammelt haben, wo Sie sind und wo Sie hin sind, wenn Sie nicht da sind, wo Sie sonst sind. Nur die verlorene Unschuld, die kostet extra. Hereinspaziert und Sie lernen fremdländische Sprachen wie der Seemann beim Schlafen. Smoke a pee, moin, moin, bonjour, good morning, hello, how do you do? Hasta la esta, señorita. Nu, geigt doch. Und wenn noch Zeit ist, Jungs und Herren, macht ihr ja noch auch eure Schularbeiten und rechnet, wie viel zwei und zwei sind. Wer weiß das jetzt schon, ne? Na mal schau, hereinspaziert, hereinspaziert. So lange will ich schon ein braveres Leben führen. Mein, vielleicht, dass dieser unsichtbare Geist, dieser Lipsus Lapsus, dass der mir dazu verhilft. Warschau, mein Jung. Der Geist Lipsus Lapsus hat viel Braves zu vergeben, ein braves Leben. Hier links hereinspaziert, mein Jung, rechts kann er wieder rund. Und 20 Pfennigs nur für meine Tempel in diese Büchse hier hinein. Und nun hinein! Ja, ja. Bisschen feucht ist da herin. Sieht mir eigentlich mehr nach einem Gewölbe aus. Es wird mir ganz sonderbar zumute. Aber ich glaube, ich muss mich vernehmen lassen. Erlaube mir, Lipsus Lapsus, dass ich dich über mein späteres Leben befrage. Frage. Welchen Weg soll ich betreten, um späterhin nicht über mich zu weinen? Einen. Aber wie soll ich's anfangen, meine Fähigkeiten zu prüfen? Prüfen? Soll ich nicht vielleicht die Weltweisheit studieren? Denn was ist der Mensch ohne Philosophie? Vieh. Ja, aber man hungert doch dabei. Kann man leben von seinem Genie? Ist es also wirklich nötig, dass ich mir einen einträglichen Beruf suche? Suche. Die Rechtswissenschaft, ja? Das ist ja eine mühselige Stross. Die will ich andere wandern lassen. Andern lassen. So werde ich Doktor. Doktor. Aber scheint dir denn die Medizin jetzt ja nicht sehr erfreulich? Freilich. Und ganz wichtig fürs Leben. Eben. Lipsus Lapsus, was fällt denn zu eines Arztes Glück? Glück. Ja, aber dann werde ich ein Staatsmann werden. Will dir das auch nicht gefallen? Fallen. Ja, Lipsus Lapsus, da hast wohl recht. Da mag es Fallen geben, in die schon mancher Klügere fiel. Viel. So nehm ich mir eine reiche Witwe. Weh. Aber dann hab ich doch Geld. Was hindert mich, dass ich mich dann freue? Reue. Was soll ich denn also tun, um mir Geld ohne Reue zu erwerben? Erb. Okay. Aus diesem Geist ist doch überhaupt nicht klug zu werden. Das war, nein, nicht das Richtige. Außerdem habe ich da so einen Verdacht. Ich glaube, dem Budenmenschen, dem werde ich seinen Geist jetzt einmal ausbläuen. Gerade sehe ich ihn durchflitzen, Herr Maulschmidt. Diesmal werden wir die Halunken schon kriegen. Links herum, Herr Mittmann. Sie verlegen ihm rechts den Weg. Schnell! Herr Gericke! Frau Gericke, weiß ich doch, Herr Mittmann. Oh, sehen Sie, da läuft er ja! Meine Damen und Herren, liebe Herrschaften, Alte und Junge, Süße und Klapprige, Knackige und Labrige, hierher, aufgepasst, meine liebe Herrschaften. Hier geht so richtig die Post ab. Hier wird Ihnen die einmalige Gelegenheit geboten, in meinem Vergnügungsbücher die Welt, die Mutter Erde, mit einem Schuss wieder ins richtige Licht zu ringen. Beachten Sie bitte, das garantiere ich. Da lege ich mal an für ins Feuer. Das sind garantiert originale Puppe und Wunderwerke. Also, Blinker links und ab geht's. Also hier zum Beispiel. Der Drive, der Papa, der Vater, der Alte. Der Brare nur ins Schwarze treffen und schwupps, da bringt dem seine Käsegwande das kleine Kinderbettchen wieder so richtig in Schwingung, indem sein kleiner Bub liegt. Und da, wenn sie da hinne, der Musikus ins Schwarze treffen, schwupps, da fängt er gleich an rumzufiedeln, dass ihnen die Kronjuwele wackeln. Und dann, gucken Sie mal da, der Farbige, der da vor dem verschlossenen fetten Tier wartet. Wenn sie dem seinen kleinen Zeh treffen, sie werden's erleben. Schwupps, dass die fette Tier aufspringt. Und dann werde ihnen die Aura aus dem Herrengasten fallen. Da sehen sie nämlich dem Sultan sein Palast in seiner ganzen göttlichen Herrlichkeit. Aber wenn sie ihre schwarze Seele mal ein bisschen aufpolieren wollen, also wenn sie mal was Gutes machen wollen und einen armen Sack aus dem Knast befreien wollen, mein lieber Elijah, da brachen sie nur die Knastgitterstäbchen zu treffen und schwupps, purzelt des arme Gesocks ins Freie. Das, meine liebe Herrschaften, ist das achte Weltwunder. Dr. Knallböllers internationale berühmte und berüchtigtes Schießbücher. Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Wir wollten einfach nur eine schöne, anständige Aufnahme für den Rundfunk machen. Richtig. Und dieser laienhafte Amateur-Kasperle. Aber nun zählen Sie doch bis drei, sonst kommt er doch nicht. Eins. Oh, du, Gustav. Ich nehme den Bären aufs Korn. Der tanzt, wenn man den treffen tut. Boah, nee. Der da hinge ist super. So jetzt han ich noch in keiner Schießbude nicht gesehen. Was sagst du? Richtig. Und wie natürlich der aussieht. Da möchte man auch direkt drauf schwören, dass der nicht gemalt ist. Ich kann doch den schwarzen Fleck nicht finden, wo man da drauf schießen soll. Da sagst du was. Mensch, Gustav Hörens, was kann denn der, wenn du den treffen tust? Das würde mal doch gleich ins Herus finden. Ja. Passen's ab. Warte. Ein bisschen. Warte. Bitte schieß nicht. Meine Herren. Gnade für den Kasper. Leck mal doch einer den Zucker vom Krümmelkuchen. Das Büppchen, das kann ja sprechen. Nicht zu finden, Herr Mittmann. Wir sind mal wieder die Lackierten. Meine Herren, ganz ergebenst gestatte ich mir darauf hinzuweisen, ich bin keine Puppe. Nein, infolge bedrängter Umstände bin ich leider genötigt gewesen, hier als Puppe unterzutreten. Verdammte Scheiße, Ruhe, verdammter Hacker. Du Gäßbartel, hier wird nicht blöd rumgebabbelt. Was fällt dir überhaupt an, du Lappendudel, hier so einen Punk zu veranstalten? Alter, was? Es ist schneller Feierabend, als man denkt. Wo sind wir denn hier überhaupt, du verdammte Arschkrampe, du Korinther Gaga, du Dreckschip? Das wäre ja jetzt alles schön und gut, wenn ich nur nicht beim Lipsus Lapsus meinen Flunder vergessen hätte. Da ist guter Rat teuer. Der Markt, der ist schon lange aus. Und wo kann ich jetzt einen Fisch herkriegen? Ohne Fisch darf ich der Puschi nimmer nach Hause kommen. Aber da habe ich jetzt schon eine Idee. Wie wär's, Kasperl? Du wolltest dir doch schon längst einmal den zoologischen Garten anschauen. Ja, nicht gezaudert. Ein Satz und drüben ist Sommer über der Mauer. Hey da, Kasperl. Hallo, Kasperl, hörst du uns nicht? Da, nur keine Zeit verloren, da unten am Teich, da werde ich jetzt meinen Fisch gleich fangen. Komm doch her. Kasperl, was machst du denn hier? Ach, ich? Ja. Also ich, ne, boah, gar nicht, guten Tag. Ja, also, weißt du, ich wollte eigentlich nämlich, weißt du, ich bin gerade hier, weil ich wollte Tiersprache studieren. Was? Du lernst hier Sprache? Nein, weißt du, also eigentlich, nämlich ich kann schon alle, nur bei dem Meerschweinchen. Da fehlen mir da ein paar Worte bei den mir. Die fehlen mir, ja. Deswegen bin ich hierher gekommen. Kasperl, wenn du die Tiersprache kennst, dann musst du aber gleich mitkommen. Dann musst du uns gleich erzählen, was die Tiere überall sagen. Mitkommen, Kasperl, komm! Kasperl, sei lieb, komm mit zu den Antilopen. Quatsch, bei den Raubvögeln soll er anfangen. Hierher, Kasperl, zu den Affen. Was sagen die? Psst. Ihr müsst aber still sein. Affensprache ist schwer. Das kann ich doch sonst gar nicht verstehen. Ach, die Affen, die haben, glaube ich, gar keine Sprache. Ruhe! Ja, ruhig jetzt. Ach, das ist eine merkwürdige Geschichte. Ihr seht doch diesen großen Pavian, der da oben auf dem Baume zu oberst sitzt. Der hält den jüngeren Affen gerade eine Rede, in der er sie streng ermahnt, dass sie sich ja nur immer affig benehmen sollen, wenn Menschen in der Nähe sind. Und er sagt, je dümmer ihr euch anstellt, desto besser. Warum denn? Das fragen die Affen ihn jetzt auch. Aber wisst ihr was? Was er da antwortet, damit die Menschen nicht wissen, wie klug wir sind und nicht merken, dass wir auch eine Sprache haben, denn sonst würden die uns ja am Schluss noch zwingen, zu arbeiten. Und was sagen sie noch? Jetzt unterhalten sie sich über die Vorteile und die Nachteile der Gefangenschaft und die meisten sind ja ganz zufrieden damit, weil sie dann Nahrung haben und Spielgefährten und einen warmen Käfig, in dem sie vor Regen und Kälte geschützt sind und wunderbar. Ja, und der kleine Affe, was sagt der eben? Der ist nicht ganz einverstanden wie die anderen. Der sagt, das wäre alles schön und gut, aber es kann ihn nicht darüber hinwegtrösten, dass er hier in dem Käfig immer nur Affen und wieder Affen und Affen und Affen sieht und höchstens mal einen Menschen. Und dass er alle Affen und alle Menschen gerne eintauschen würde. Und zwar für den Anblick eines einzigen Papageis oder einer Giraffe oder eines Schmetterlings. Ui, hoi, ihr habt das gehört. Das war ein Orang-Utan. Ja, der hat gegrunzt. Der sagt, das sei überhaupt eine Ungerechtigkeit. Warum denn die Schmetterlinge im Zoo keine Käfige haben? Mitkommen, Kasperl, komm! Wisst ihr was? Ich glaube, der schwimmt. Kasperl, was reden denn die Elefanten? Die sind wieder unzufrieden, weil der Sperling heute noch nicht da war, der ihnen jeden Morgen die Neuigkeiten von den anderen Tieren erzählt. Frag ihn mal, Kasperl, wie es seinem Baby geht. Elefant? Ja, er sagt, es ist, hat heute früh schon 10 Flaschen getrunken, das hat dein Baby. Hat ja gar kein Baby, ist ja nicht wahr. Mitkommen, Kasperl, komm! Kasperl, was schreien denn die Löwen? Die rechnen sich gerade aus, der wievielte heute ist. Frag sie doch mal, ob sie nicht Bonbons haben wollen. Bäh! Bonbons! Ah! Oh, Süßigkeiten! Wow! Oh, furchtbar gern, Songs, gell? Furchtbar. Sie fressen keine Bonbons. Ist ja Schwindel. Alles Schwindel. Schäm dich, Kasperl. Pfui, Kasperl. Mach, dass du weiterkommst. Schwindler! Du Lügner, Kasperl! Du hast keine Lügner! Die Kinder sind heute wieder mal ganz außer Rand und Band. Eine Plage mit diesen Jüren. Ach, das Leben ist schwer. So stoß ich nun mein Karren mit Fleisch vor mich her. Aber seit mein großer Löwe Moholi vorige Woche gestorben ist, freut mich die ganze Fütterung nicht mehr. Wie fehlt mir doch sein tiefes, freundliches Brüllen, wenn ich mich mit meiner Stulle und seinem Fleisch dem Käfige näherte. Wie fehlt mir das Funkeln aus seinen wilden Augen und der Anblick des wirbelnden Sands, den sein Schweif vom Boden des Käfigs peitschte. Aber welch ein Trost ist es all in dem Kummer, dass die gütige Direktion meiner Untertänigen bitte Gehör schenkte und unseren braven Moholi hat ausstopfen lassen. So bleibt mir wenigstens der Anblick des leeren Käfigs erspart. Und sehe ich nur ein Stückchen von seiner Tatze im Hintergrunde des Käfigs. Denn man hat ihn ganz hinten hinterm Verschlag verborgen, damit ihn die Sonne nicht ausbleicht. Sehe ich nur dieses Stückchen Tatze, so wird mir schon wohler. Aber was stehe ich hier und schwatze? Nur weiter. Meine Runde ist noch nicht halb vollendet. Diese entsetzliche Maulschmiss. Lass den ganzen Zoo absperren! Du bist ja mit seiner Bande schon wieder. Hier im Zoo muss der Kaschball sein. Wir sind schon sehr schnell zurückgekommen, diese Kerls da. Keine ruhige Minute habe ich gehabt, seit ich mich mit diesem Rumpfuck eingelassen habe. Polizei anrufen! Ich will nur bleiben lassen. Also jetzt ist gut, Herr Otto, teuer. Diesmal kriegen wir ihn bestimmt. Wo sehe ich da? Ein Löwenkäfig? Hey da, Kinder, wo ist der Kasper? Hat die Puschi mir nicht gestern erst gesagt, dass sie da einen ausgestopften Löwen haben? Ausgestopft. Oder lebendig? Na, immer noch besser als diese Schwefelbande da auf den Fersen. Also, komm. Mut gefasst, Kasperl! Hinein! Und die Tür hinter dir zugeschlagen. Füttern und necken verboten. Ich glaub, den kann die füttern. So viel wie ich will. Aber wenn einer mal ins Gras gebissen hat, dann schmeckt ihm eh nichts mehr. Ich seh! Da vorne ist er! Da rückt er schon an die Maulsch. Ich hab ihn! Dieses Mal werde ich sie zeigen. Jawohl, meine Herren. Ich bitte ergebenst näher zu treten. Nehme hier gern Besuch entgegen, Eintritt frei, meine Herren. Und mein Freundl hier, der wird sich freuen, Sie zu begrüßen. Gestatten Sie, dass ich hintergehe und Ihnen Bescheid sage. Gott bewahre uns, der Löwe! Ah ja, mein Freund, der ist recht einverstanden. Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Tür öffne. Er wird herauskommen und Ihnen den Weg zeigen. Oh, mein Mitzwing, Herr Mittmann, er lässt den Löwen heraus. Rette sich, wer kann. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Zur Hilfe. Hilfe. Zur Hilfe endlich. Für heute, meine Herren, denke ich, hätten wir uns das letzte Mal gesehen. Hallo? Hallo, Taxi? Servus, Chauffeur. Grüß dich. In die Vierlefanzgasse, bitteschön, 1 bis 12, aber richtig schnell, bitte. Muss ein Irrtum sein, lieber Herr. Da gibt's doch nur zwei Häuser. Was? Ja, freilich. Also bei meinem, da zählen ja die Fenster mit. Los, jetzt fahren's schon. Ich hab mich so gefreut. Jetzt fahren's schon? Ja. Das ist nicht fahren, das ist kriechen. Mach, gell? Also bitte nicht so schnell. Das ist ja ein Kriechtaxi und kein normales Taxi. Lass uns bitte ausreden, gell? Ja, also jetzt machen wir. Ich fahre, wann ich vor. Ich sitze am Steuer hier, nicht? Und dann fahre ich. Und Sie haben ich möchte, dass Sie schneller fahren. Nein, kann ich nicht. Wissen Sie was? Sie auf den Beifahrersitz und ich fahre. Ich bin hier der Chauffeur. Nein, und nicht Sie. Und ich fahre, wie ich jetzt es will und kann. Und wie es die Verkehrslage gestattet. Haben Sie gehört? So, seien Sie doch mal ruhig hier. Lassen Sie mich mal ausreden. Das ist mein Lenkrad. Das ist, ich reiß das Lenkrad raus. Ich reiß. Sie müssen. Ja, gut, sehr fix. Ich glaube nicht. Raus! Thank you. Hab ich aber geschlafen. Aber das ist doch das Glockenspiel von St. Kathrin. 6 Uhr Abend und ich lieg im Bett. Nicht so laut sprechen, Kasperl. Du musst dich schonen. Geht's dir schon besser? Ja, Kreuzfidel, bin ich wieder. Ach, lieber Kasperl, wenn ich denke, wie sie dich mir gebracht haben, das Bein verbunden, auf einer Bahre. Na, davon mag ich nichts hören, das ist schon vorüber. Das tut auch gar nicht mehr weh. Jetzt sag mir mal lieber, die ganzen Pakete da, was haben die zu bedeuten? Ja, die haben dir die Kinder gebracht, die heute mit dir im Zoo waren. Ja, zeig dir her, Bussi. Eine Schachtel Schokoladenzigarren. Ein Revolver aus Marzipan. Oder? Eine Puppe aus Krokant. Eine Standuhr aus Schokolade. Einen Krampus aus Backpflaumen. Oh, eine bunte Schüssel. Ja. Eine Biskuitvase. Ein Pfefferkuchenhaus. Und ein Säbel aus Kandiszucker. Soll ich zuerst den Revolver essen oder den Säbel? Den Revolver will ich. Was? Nein. Du kriegst den Krampus? Nein, die Standuhr. Die will ich als Suppe essen. Angefangen wird mit der Phase. Das ist die Vorspeise. So geht das nicht, Kasperl. Ich bin die Hausfrau. Ich muss das Menü machen. Nein, ich. Nein, ich. Na, nie ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Nein, ich. Nein, no. Haha. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Ich. Gut, ja, du hast recht. Und ich muss einen Plan machen. Was für einen Plan musst du denn machen? Ja, zwingst diesem Herrn Maulschmied. Was brauchst du denn einen Plan für den? Dass ich mir überleg, wenn ich den wieder treffe, wie ich dem hübsch der Reihe noch die Knochen zerbreche. Ja, aber Kasperl. Na, also, anfangen könnte man vielleicht mit dem Schlüsselbein. Ich denk mir, ja, das wäre schon nett, gell? Mit dem Schlüsselbein anfangen. Dann könnte ich mir denken, dass das schon das Schienbein dran käme. Jetzt, wenn ich nur wüsste, ob ich das rechte oder das linke Schienbein. Naja, also, weil beide möchte ich ihm nicht zerbrechen, gell? Das wäre schon gemein, ja. Oder? Ja. Also, nachher möchten sich aber dann noch die Rippen beleidigt fühlen, wenn's ganz bleiben. Da müsste man fein zählen, dass man nicht die falsche Rippe zerbricht, oder? Wie viele Rippen meinst du, dass der Herr Maulschmied so hat? Was meinst du, Buschi? Oh, der ist so lang. Der hat mindestens 20. Aber Kasperl, das gibt's ja gar nicht. Jeder Mensch hat nur 12 Rippen. Ah, Rippen hin, Rippen her. Jetzt sag einmal, Buschi, wie war das mit dem Ding da, David und der andere? Goliath. Das hast du doch in der Schule gelernt, Kasperl. Ja, aber ich meine halt nur, also der, wo umfiel, das war jetzt der David. Das war der Goliath. Ja, genau. Jetzt ist mein Plan fertig. Du musst dir nur noch einen Karren borgen. Wozu brauche ich denn einen Karren? Oh, wirst du gleich hören, der Herr Maulschmidt, wenn ich ihm alle Rippen gebrochen habe. Dann kann er nämlich nicht mehr gehen. Oh ja, wahrscheinlich kann er das nicht. Also dann, fahren wir ihn eben im Karren. Und nun werde ich dir sagen, wohin. Weißt du was? Wir fahren ihn auf den Markt. Da, wo das Denkmal von dem Herrn Kuhles steht, der wo den Löwen erschlagen hat. Da lehnen wir dann den Herrn Maulschmidt dagegen. Und wenn sich die Leute versammelt haben, dann gehst du mit dem Teller herum und ich sing die ganze Geschichte. Ja. So, ja, wie sie gewesen ist. Jetzt pass mal auf. Also das Lied, das habe ich eben gemacht. Ja. Weil die Puschi ihm befohlen. Das bin ich. Ja, einen Fisch ihr zu besorgen, macht sich Kasperl auf die Sohlen. Das war ein finsterer Nebelmorgen. war gut, gell? Ja, es war sehr gut. Ja, finde ich. Wer ist denn das? Ich komme nur, dem Kasperl ein Kuvert abzugeben. Der Teufel, das ist doch schon wieder dieser Herr Maulschmidt. Guten Tag, Kasperl. Freut mich zu sehen, dass es schon wieder gut geht. Freut mich auch, dir dies überbringen zu dürfen. Ein Kuvert. Ein Kuvert? Und was erst darin ist. 1000 Mark. Honorar vom Rundfunk. Vom Rundfunk. Der mich fast in den Tod gehetzt hätte. Dafür hat er nun auch sein Ziel erreicht. Was soll das jetzt bedeuten? Das bedeutet, Kasperl, dass du im Rundfunk gesprochen hast, wenn du es auch nicht weißt. Das muss wohl im Schlafe gewesen sein. Nicht im Schlafe, aber im Bett. Im Bett? Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir vom Rundfunk sind noch schlauer als du. Während du in der Stadt deine Schandtaten verübt hast, haben wir heimlich hier in deinem Zimmer unter dem Bett ein Mikrofon aufgebaut. Und nun haben wir alles, was du gesagt hast, auf Platten. Und hier habe ich dir gleich eine mitgebracht. Hört nur zu. Der, wo den Löwe erschlagen hat, da lehnen wir dann den Herrn Maulschmidt dagegen. Und wenn sich die Leute versammelt haben, dann gehst du mit dem Teller herum und ich sing die ganze Geschichte. Ja, so, ja, wie sie gewesen ist. Jetzt pass mal auf. Also das Lied, das ist, habe ich eben gemacht. Weil die Puschi ihm befohlen. Das bin ich. Ja, einen Fisch ihr zu besorgen, macht sich Kasperl auf die Sohlen. Das war ein finsterer Nebelmorgen. Ja, es war sehr gut. Jetzt habe ich zum ersten Mal gehört, wie der Rundfunk ist. Und ich zum ersten Mal gesehen, wie ein Tausender ausschaut. Und wir danken auch schön, Herr Maulschmidt. Habe die Ehre. Auf Wiedersehen allerseits. Nämlich, ich muss mich jetzt sputen. Wir haben jetzt eine Übertragung aus Pumpernickel. Das ist mal ein lustiger Tag gewesen. Radau und Kasperl. Hörspiel von Walter Benjamin. Es sprachen Kasperl, Wolfgang Maria Bauer. Herr Maulschmidt, Rainer Bock. Der Speisewirt, Bernd Knamm. Der Karussellmann, Ralf Hönicke. Der Budenbesitzer, Volkert Kräft. Der Schießbudenmann, Christian Klischert. Der Löwenwärter, Janek Petri. Puschi, Kasperls Frau, Christiane Rosbach. In weiteren Rollen Jan Ernst, Martin Graf, Horst Hildebrandt, Nadine Kettler, Thorsten Klein, Ulrich Lampen, Sebastian Miro, Nicole Paulsen, Kirstin Petri, Camille Schäfermeier, Maja Schäfermeier und Holger Stolz. Ton und Technik Daniel Sänger, Wolfgang Rhein und Sonja Röder. Regieassistenz Nicole Paulsen und Philipp Mainz. Musik Peter Keitzer. Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2018. Dramaturgie Uta Maria Heim.